Kundgabe 4323. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.6.1948. Ungewöhnliches geistiges Erleben. Mahnung. Das große geistige Erleben soll euch nachdenklich machen und euch die Gewissheit geben, dass ich selbst mich eurer annehme, dass ich euch gewinnen will und dass ich daher in euer Leben eingreife in offensichtlicher Weise. Ihr sollt euch immer vor Augen halten, dass ihr etwas nicht Alltägliches erlebt, dass ihr in direkter Verbindung steht mit dem Reich, wo ihr mich suchet, so ihr an mich glaubt, und dass ihr von dort belehret werdet in ungewöhnlicher Weise. Ihr sollt ferner bedenken, dass ihr Antwort empfanget auf Fragen, die euch bewegen, dass ich selbst, euer Gott und Vater von Ewigkeit, es bin, der zu euch redet, dass ihr also das Wertvollste aufzuweisen habt, sprechen zu können mit dem größten Geist der Unendlichkeit und von ihm der Gnade einer Antwort gewürdigt zu werden, und dass alles dies in tiefster Liebe zu euch sich vollzieht. Ihr steht in einem so großen Erleben, dass ihr nicht dankbar genug sein könnt, ob meiner Liebe zu euch, denn ihr habt etwas Seltenes, Kostbares aufzuweisen, das euren Mitmenschen versagt ist. Würdigt dieses Geschenk. Bleibt euch der großen Gnade bewusst. Nehmet es nicht als selbstverständlich hin, sondern versenket euch oft in das Ungewöhnliche und lasset es nicht zu einer Alltäglichkeit werden. Bedenket, welches Wissen euch schon zugeführt wurde. Bedenket, welches Licht in euch entzündet wurde. Welchen geistigen Reichtum ihr euer eigen nennen dürfet und mit welcher Klarheit die tiefsten Probleme gelöst werden. Bedenket ferner, dass nimmermehr Menschen euch ein solches Wissen vermitteln könnten und niemals ein Mensch ohne Studium über ein so umfangreiches Wissen verfügen kann, wie ihr es gewonnen habt, durch die ständigen Unterweisungen von oben, die euch meine Liebe geboten hat. Und so ihr euch dies ernstlich vor Augen haltet, müsstet ihr voll Liebe und Ehrfurcht zu mir aufschauen. Ihr müsstet tief demütig sein und bleiben und wie Kinder zu mir kommen in tiefster Dankbarkeit und alles tun, was ich von euch verlange. Ihr könnet selig sein schon auf Erden, dass ihr in dieser Gnade steht, dass meine Liebe euch erwählet hat, Mitarbeiter zu sein auf Erden. Und darum sollet ihr euch mir ganz zur Verfügung stellen und tun, was ich von euch fordere. Ihr sollt mir dienen durch Verbreiten der reinen Wahrheit, die ihr auf so ungewöhnlichem Wege von mir empfanget. Ihr sollt euch bemühen, meinen Willen zu erfüllen und emsig mitarbeiten, das heißt, für die Verbreitung meines Wortes Sorge tragen, wie und wo es euch möglich ist. Denn immer wieder sage ich es euch, dass ich euch brauche in der letzten Zeit vor dem Ende. Und immer wieder werde ich daher euch beistehen und eure Gedanken hinlenken auf das Außergewöhnliche des Geschehens an euch. Und ich werde nicht nachlassen, weil ich euch nicht verlieren will, so ihr einmal für mich tätig waret. Ich werde immer und immer wieder zu euch reden, bis ihr euch dessen bewusst seid, dass euer Gott und Vater, euer Schöpfer von Ewigkeit, euch benötigt und daher selbst zu euch kommt im Wort, bis ihr euch voll und ganz seinem Willen unterstellt und für mich tätig seid, weil ihr meine Liebe zu euch und meine Gnadengabe erkennet und sie nicht mehr verlieren wollt. Amen.